Teil 1. Wie sie zu dem wurden, was sie sind. Kapitel 1. Daran ist mein Unterbewusstsein schuld. Du bist das Opfer der Regeln, nach denen du lebst. Jenny Holzer, Künstlerin, Denkerin, Verkünderin brillanter Wahrheiten. Vor vielen Jahren hatte ich beim Bowling einen schlimmen Unfall. Das Entscheidungsspiel zwischen meinen Freunden und mir ging aufs große Finale zu. Ich sprang auf, verkündete lautstark meinen bevorstehenden Sieg, tanzte und wirbelte im Anlaufbereich herum. Ich war so damit beschäftigt, meinen letzten Wurf zu zelebrieren, dass ich nicht darauf achtete, wo sich meine Füße befanden, als ich den Ball losließ. Das war der Augenblick, in dem ich lernen sollte, wie hart es die Bowling-Gemeinschaft bestraft, wenn man auch nur mit einem C übertritt. Die ganze Bahn ist mit Öl, Wachs oder irgendeinem unfassbar rutschigen Mittel eingeschmiert. Jemand, der beim Versuch eines perfekten Bogenwurfs versehentlich einen Schritt zu weit macht, wird von den Füßen gerissen und donnert mit dem Hintern auf eine Oberfläche, der selbst ein durch die Luft fliegender Bowlingball nichts anhaben könnte. Als ich ein paar Wochen später mit dem Typen, den ich bei Macy's getroffen hatte, im Bett herumlungerte, erzählte ich ihm, dass ich seit diesem Unfall jede Nacht mit schrecklichen Schmerzen in den Füßen aufwachte. Laut meinem Akupunkteur lag das daran, dass bei dem Sturz die Nerven in meinem Rücken gequetscht worden waren. Und nun brauchte ich eine neue, härtere Matratze, um wieder durchschlafen zu können. »Ich habe auch Schmerzen in den Füßen, wenn ich schlafe«, meinte der Typ und hob die Hand zum High Five. Vergeblich. Dass ich ihn hängen ließ, lag nicht nur an meiner Abneigung gegen dieses ganze High-Five-Ding, sondern auch daran, dass ich mich über ihn ärgerte. Ich fand den Prozess des Matratzenkaufs ohnehin schon bizarr und demütigend. In aller Öffentlichkeit mit einem Kissen zwischen den Schenkeln auf der Seite dazulegen, als ginge das irgendjemanden etwas an. Doch dass der Matratzenverkäufer dabei auch noch neben mir lag und mich abklatschen wollte, war mehr, als ich ertragen konnte. Mir war schon aufgefallen, dass alle anderen Verkäufer einfach am Fußende des Betts standen und die Matratzenfakten herunterratterten, während die Kunden eine Vielzahl an Positionen durchprobierten. Nur meiner nicht. Er lag neben mir auf dem Rücken, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick an die Decke gerichtet, als wären wir im Ferienlager. Dann sinnierte er drauflos. Er war zwar freundlich und wusste unglaublich viel über Federkerne, Latex und Memory-Schaum, doch ich traute mich nicht, mich auf die Seite zu drehen. Vor lauter Angst, er würde sich dann an mich schmiegen. War ich zu nett? Hätte ich ihn nicht fragen sollen, wo er herkam? Hatte er was falsch verstanden, als ich auf die freie Fläche neben mir geklopft hatte, um die Matratzenauflage zu prüfen? Ich hätte diesen Freak natürlich sofort dazu auffordern müssen, vom Bett aufzustehen oder mir einen anderen Verkäufer suchen sollen. Stattdessen schlich ich mich aus dem Laden und vergeudete somit meinen einzigen freien Termin zum Matratzenkauf in jener Woche. Doch ich wollte den Mann nicht bloßstellen. Ich wollte ihn nicht bloßstellen. In meiner Familie wurde man nämlich dazu erzogen, genau so mit potenziell unangenehmen Situationen umzugehen. Neben der sicheren Methode, einfach wegzulaufen, umfasste unser Handwerkzeug bei zwischenmenschlichen Konflikten zudem erstarren, übers Wetter plaudern, verstummen und erst dann in Tränen ausbrechen, wenn man außer Hörweite war. Unsere mangelnde Fähigkeit, mit Konfrontationen umzugehen, ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass meine Mutter aus der weißen, protestantischen Oberschicht der USA stammt. Ihre Eltern gehörten zu der Sorte von Leuten, die glaubten, dass Kinder gesehen, aber nicht gehört werden sollten. Jede öffentliche Gefühlsbekundung strafte man mit der gleichen entrüsteten Verachtung wie billigen Whisky und dem Besuch staatlicher Bildungsinstitute. Und obwohl es meiner Mutter gelang, unser Haus mit Wärme, Liebe und Gelächter zu füllen, brauchte ich Jahre, bis ich etwas über die Lippen brachte, wenn jemand mir gegenüber den grauen, erregenden Satz aussprach: »Wir müssen reden.« Ich will damit nur sagen, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn sie verkorkst sind. Es ist ihre Schuld, wenn sie verkorkst bleiben. Die Grundlage dafür ist schlicht über Generationen an sie weitervererbt worden, wie ein Wappen oder ein geniales Brotrezept. In meinem Fall war es die Angewohnheit, Konfrontationen mit einem Herzinfarkt gleichzusetzen. Als sie brüllend zur Welt kamen, waren sie ein Wonneproppen. Ein staunendes Wesen, das ausschließlich in der Gegenwart lebte. Ihnen war nicht bewusst, dass sie einen Körper hatten, geschweige denn, dass sie sich mal für ihn schämen würden. Wenn sie sich umschauten, war alles einfach nur da. Nichts in ihrem Umfeld erschien ihnen beängstigend, zu teuer oder altmodisch. Wenn etwas in die Nähe ihres Mundes kam, steckten sie es hinein. Wenn etwas in die Nähe ihrer Hand kam, griffen sie danach. Sie waren schlicht ein Mensch. Während sie ihre neue Welt erkundeten und erweiterten, empfingen sie von den Menschen in ihrer Umgebung Botschaften. Sobald sie aufnahmefähig waren, wurden ihnen eine Menge Ansichten eingetrichtert, von denen viele nichts mit ihnen persönlich zu tun hatten und von denen viele nicht unbedingt stimmen mussten, beispielsweise: Die Welt ist ein gefährlicher Ort. Du bist zu dick. Schwul zu sein ist ein Fluch. Auf die Größe kommt es an. Dort sollten keine Haare wachsen. Ein Studienabschluss ist wichtig. Musiker und Künstler sind keine echten Berufe. Und so weiter und so fort. Die Hauptquelle dieser Informationen waren vermutlich ihre Eltern, unterstützt von der Gesellschaft im Allgemeinen. Während sie aufwuchsen, vermittelten ihre Eltern ihnen, hoffentlich, im ernsthaften Bestreben, sie zu beschützen, zu erziehen und von ganzem Herzen zu lieben, eben die Überzeugungen, die schon ihre eigenen Eltern an sie weitergegeben hatten. Die wiederum hatten sie von ihren Eltern, diese von ihren. Das Problem ist, viele dieser Überzeugungen haben nichts damit zu tun, wer die Vermittelnden eigentlich sind. Und wer weiß schon, was tatsächlich wahr ist? Mir ist klar, dass das so klingt, als wären wir alle ein bisschen gaga. Aber das stimmt ja quasi auch. Die meisten Menschen leben in einer Illusion, die auf den Überzeugungen anderer beruht.